der täglich seine Sorgen hat, weil er regiert in unserem Staat. Dem geht's nicht nur um die Wurst, wer tags regiert, hat abends Durst. Wir sind in einem Staat geboren, wo Malz und Hopfen nicht verloren. Was trink ich? Hey! Was trinkst du? Hey! Was trinken wir? Bier, Bier, Bier. Komm, Genosse, setz dich her und trink mit uns den Humpen leer. Wir trinken bis zum Morgenrot, die kleinen falschen Zweifel tot. Greif auch zum Bier, mein stiller Junge, das Bier, das lockert manche Zunge. Gespräch beim Bier ist produktiv und stärkt so manches Kollektiv. Wir sind in einem Staat geboren, wo Malz und Hopfen nicht verloren. Was trink ich? Hey! Was trinkst du? Hey! Was trinken wir? Bier, Bier, Bier. Der Kneiper zapft am blanken Hahn. Auch sowas geht nicht ohne Plan. Trink mit, dass er uns Brauerei den Plan erfüllt. Wir sind dabei. Das Bier mit seinen Kalorien erzeugt enorme Energien. Im Betrieb und auf dem Bau leider nicht so bei der Frau. Wir sind in einem Staat geboren, wo Malz und Hopfen nicht verloren. Was trink ich? Hey! Was trinkst du? Hey! Was trinken wir? Bier, Bier, Bier. Ob Wernesgrün, ob Radeberg, die Brauereien sind Volkeswerk. Was daraus kommt, bestimmen wir. Ja, das ist unser aller Bier. Wir sind in einem Staat geboren, wo Malz und Hopfen nicht verloren.